Sprachgestaltung. Vermittlung als Aufgabenstellung. Ein etwas schwieriges Problem der Natur eines Menschen ist jenes einer Vermittlung des ihm Gegebenen. Je eindeutiger das eigene Handeln und Sein ausfällt, desto klarer erscheint sein Habitus. Dann bräuchte man sich nicht über Gebühr zu diesem zu erklären. So etwas wäre dann hinfällig. Alle Schulung eines Menschen ziele also vermehrt auf eine Tauglichkeit seiner Dinge ab. Diese frühzeitig sicherzustellen kann und soll der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sein.